Montag, 9:45, heute mit dem Schriftsteller, dem Dramatiker Heiner Müller. Heiner, ein gutes Dutzend Bühnenstücke, Lyrik, etwas Prosa, ist uns aus deinem Schaffen bekannt. Du zählst neben Peter Hacks, Helmut Bayer zweifellos zu den bekanntesten Dramatikern der Deutschen Demokratischen Republik und über sie hinaus. Ich glaube, wenn sich einige der älteren Hörer noch erinnern werden an Aufführungen deiner Stücke, so werden sie mir recht geben, wenn ich sage, es sind in jedem Falle sehr interessante, sehr viel diskutierte, anregende Inszenierungen gewesen. Seinerzeit in Leipzig Lohndrücker, im Gorki-Theater Korrektur, das sind Aufführungen, die ja schon ein Jahrzehnt und länger zurückliegen. Im Berliner Ensemble die viel beachtete, noch jetzt auf dem Spielplan stehende Aufführung von Zement. In der Volksbühne jüngst erst die beiden Inszenierungen der Schlacht und des Traktor und vor allem die letzte, die Inszenierung der Bauern. Und ich meine, du bist dennoch nicht eigentlich ein am äußeren Erfolg gemessener Autor, wohl aber, so möchte ich sagen, ein an Wirkung sehr starker Autor unserer Republik. Ich glaube, wir müssen doch wohl trennen zwischen einem erfolgreichen und einem wirkungsvollen, das heißt Nachwirkungen habenden Autor. Wie siehst du selbst deine Stellung im Ensemble der DDR-Literatur, der DDR-Dramatik? Naja, auf jeden Fall bin ich der erfolgloseste DDR-Dramatiker und das ist vielleicht ein ganz gutes Adjektiv. Das hat der Brecht jedenfalls auch von sich behauptet. Und die andere Seite ist, dass es eigentlich sehr selten eine Aufführung gegeben hat, die ich gut finden würde oder die ich richtig finde. Kleine Stücke. Ja. Was meinst du mit erfolglos? Bei uns gibt es so eine Praxis, besonders bei Gegenwartsthemen. Stücke, die inhaltlich vielleicht ein bisschen anecken oder wo Probleme drinstecken, die dann so zu inszenieren, dass die Sache ganz sorgfältig gegen Wirkungen abgedichtet ist. Die so zu inszenieren, dass am Schluss für alle klar ist, oder eigentlich schon am Anfang, das geht alles gut aus, und am Schluss ist klar, die Sache ist auf der Bühne beendet. Und Theater findet ja an sich, oder Drama findet statt zwischen Bühne und Zuschauerraum. Ist das ein und Prozess, das, der sich da... ich meine, es lebt aus der Spannung von Bühne und Zuschauerraum. Und insofern gibt es bei uns kein Drama im Theater, es gibt kein Theater. Es gibt keine Spannung zwischen Bühne und Zuschauerraum, außer in Einzelfällen. Dem möchte ich widersprechen, einfach aus den Eindrücken heraus, die ich gewinnen konnte bei Aufführungen deiner Stücke. Zuletzt etwa bei der Aufführung der Schlacht, der Inszenierung von Karge Langhoff. Das war eins der seltenen Beispiele, wo ich auch sagen würde, dass das gelungen ist. Aber so, auch wegen Zement, dieser Spannung. Wenn ich mich der ersten Aufführung dieses Stückes erinnere und den sich anschließenden doch recht lebhaften Debatten über diese Adaption des Glatkow'schen Romans. Ja, aber die fanden doch eigentlich nur unter so Eingeweihten statt. Das ist die eine Sache. Die andere Seite ist aber, dass es seit 10 Jahren beinahe in Berlin sowas gibt wie eine Hypertrophie des Bühnenbilds, also des Apparats. Und das hat zu tun mit der Entpolitisierung des Spielplans. Also je weniger die Stücke mit dem Leben des Publikums zu tun haben, desto wichtiger wird das Bühnenbild und desto selbstständiger macht sich das Bühnenbild. Es gab diese Tierwelle, also mit dem Drachen angefangen, und jedes Berliner Theater brauchte nur ein Tier, mindestens so kunstvoll konstruiert wie den Drachen. Die Welle der Adaption überhaupt. Der Menschen, und Stoffe, man hielt sich immer mehr nur an das Deko, und das ist ein echtes Dekadenzsymptom. Also du stellst fest, ein gewisses Überwiegen des Artifiziellen, nicht, im Bühnenbild, das sich selbstständig macht. Das kann man es auch nicht. Ja. Aber wir sind jetzt schon mitten in Problemen deiner Arbeit und deines Schaffens für das Theater. Ich glaube, wir müssen unseren Hörern doch noch ein wenig Privates, Biografisches sagen, denn die wenigsten wissen ja, glaube ich, von deiner Herkunft, wie du zum Schreiben gekommen bist. Und wenn sie sich Rat suchen im Schriftsteller-Lexikon der Deutschen Demokratischen Republik, so finden sie dort eine ganz knappe Seite mit sehr kargen Daten. Das ist aber auch typisch für dich, die Zurückhaltung in der Mitteilung von Privat-Persönlichem, auch von Programmatischem deiner Arbeit. Vielleicht sagst du uns doch etwas dazu. Du bist, soweit ich weiß... Also da musst du schon genauer fragen. Proletarische Herkunft. An sich, klingt auch so schrecklich. Klingt schrecklich, aber der Bericht vom Großvater, den du da mal publiziert hast... Es stimmt auch schon wieder nicht so ganz, wenn man es jetzt ganz statistisch nimmt. Mein Vater war schon Angestellter, weil der konnte gut schreiben in der Schule. Und dann wurde man eben Angestellter. Also kommt nie so, das warst du dann auch. Nie so rein hin, die Biografie. Das warst du dann auch, denn das du hast den Umweg über verschiedene Berufe genommen. Ja. Aber ich habe nie einen richtigen Beruf gelernt, also nur gearbeitet in verschiedenen Berufen. Ich fragte dich in dem Zusammenhang auch nach dem Beginn deines Schreibens für das Theater, und ich nehme an, deine ersten Schreibversuche waren ja schon Stücke oder, wenn ich mich recht erinnere, doch Stücke für Laientheater. Also zum Beispiel sind die Bauern ja schon in einer ersten Version einmal durch ein Laientheater aufgeführt worden. Ja, das stimmt nicht ganz. Also natürlich habe ich schon sehr früh versucht, Stücke zu schreiben, also schon vielleicht mit 12 oder 14 Jahren und so. Aber ich habe nicht zuerst für Laientheater geschrieben, das stimmt nicht. Auch die, was du meinst jetzt, die erste Fassung der Bauern, also Umsiedlerin, das war nicht geschrieben für ein Laienensemble. Das war eine Auftragsarbeit vom Deutschen Theater und wurde inszeniert in Karlshorst, also an der Hochschule für Ökonomie, mit Studenten. Erste Versuche eben mit 15, wie du sagst, 14, 15 Jahre. Aber ich nehme an, dass diese Arbeiten ja doch unter dem Einfluss bestimmter Lesefrüchte, bestimmter Lektüre entstanden sind. Ich glaube ganz sicher, dass da das Erlebnis Brecht sehr gravierend war, vor allem die Begegnung mit den Lehrstücken Brechts, mit dem jungen Brecht. Und ich meine, dieser Einfluss lässt sich ja bis heute noch feststellen. Vor allem in Bezug auf die Fragen des dialektischen Theaters überhaupt scheinst du ja bei Brecht doch in die Schule gegangen zu sein, wenn man das so sagen darf. Und ich möchte sagen, eine andere sehr starke Affinität fällt mir auf. Eine Affinität von Heiner Müller zur frühen Sowjetliteratur, speziell auch zur Sowjetdramatik, zu Menschen wie Majakowski, Gladkow, dessen Roman du ja auch dramatisiert hast. Sehe ich das richtig? Was Brecht betrifft, ist... als ich das erste Mal was von Brecht gelesen habe, das war eine Szene aus der Courage. Ich glaube, diese beliebte Trommelszene, das war vielleicht Anfang der 50er Jahre oder Ende der 40er Jahre. Und damals schien mir das ziemlich grau und fremd. Also damals waren für mich viel wichtiger Modedramen, also von Sartre bis Anouilh. Das fand ich interessanter damals als Brecht am Anfang. Das kam erst sehr viel später, nachdem ich hier im Berliner Ensemble Aufführungen gesehen habe. Dann war natürlich das der beherrschende Eindruck, das ist klar. Was die frühe Sowjetliteratur angeht, das ist natürlich die interessanteste Phase, also für mich auch nach wie vor überhaupt in unserer Literaturentwicklung vielleicht, abgesehen von Brecht. Ja, zum Beispiel Majakowski, der ist ja eigentlich gar nicht rezipiert worden. Weder in der Sowjetunion noch bei uns. Also die eigentliche Leistung von Majakowski war, dass er den Jargon der Industrie oder des städtischen Proletariats in die Lyrik eingebracht hat. Das ist inzwischen wieder völlig zugeschüttet. Das gibt es nicht mehr. Wenn man sich unsere Lyrik ansieht, das ist so, also Kunstgewerbe für Jäger und Sammler. Das ist ein hartes Urteil. Ja, es wird immer mehr Butzenscheiben und ja. Biedermeier und hat eigentlich nichts mit dem Leben auf der Straße oder in der Kneipe zu tun. Und schon ein Telefon oder ein Fahrrad passt nicht rein in ein Gedicht, so wie normalerweise bei uns ein Gedicht geschrieben wird. Dass Lyrik so ein Refugium wird für Stimmungen und für Empfindungen und für Gefühle, für die eigentlich in der Wirklichkeit oder von der Industrie bestimmten oder sehr bestimmten Wirklichkeit kein Platz mehr ist. Wir sprachen von den Einflüssen auf deine Arbeit. Wir nannten Brecht, wir nannten die frühe Sowjetliteratur und Dramatik. Es fällt auf, dass du natürlich auch eine sehr starke Beziehung zu Shakespeare hast. Du hast eine eigene Fassung, die auch, glaube ich, sehr viel Diskussionen ausgelöst hat, von Macbeth geschrieben, die einige Aufführungen erlebt hat und wohl noch erleben soll. Eine Aufführung, die, so wurde dir vorgeworfen, in den Mitteln zuweilen an das Theater der Grausamkeit denken lässt. Also hier sei eine, in vieler Hinsicht eine Häufung von schockierenden Szenen, die, so unterstellen dir einige der Kritiker, ich tue es nicht, ich sage es bewusst, doch entlehnt zu sein erschienen, die aus Stücken des Westens etwa. Heiner, ich möchte gern doch dazu noch deine Auffassung hören und gleich daran eine zweite Frage stellen. Inwieweit ist in deinen Stücken das Mittel des Schocks, der Provokation des Publikums bewusst von dir eingesetzt? Und eine zweite Befürchtung, die ich daran anschließe, meinst du nicht, dass dein Publikum auch das, das zu dir steht und das dich zu verstehen sucht, zuweilen ein bisschen überfrachtet wird mit Eindrücken, die es an einem Theaterabend gar nicht verarbeiten kann? Ja, also der erste Punkt war die Grausamkeiten. Ja. Gibt es einen schönen Spruch von Johannes R. Becher, den ich ausnahmsweise zitieren will. Und zwar, die Kunst hat es mit dem Schrecklichen, Furchtbaren und Erhabenen zu tun. Es stand in der Sonntagsbeilage vom Neuen Deutschland vor vielleicht 10 Jahren mal als ein Zitat von Becher. Und was diese, das Theater der Grausamkeit angeht, das ist doch einfach ein Journalisten-Klischee. Ich erinnere mich, ich habe in einem Interview mit Peter Brook gelesen, er wurde gefragt, ob er schon mal oder wie er sich Theater vorstellen würde, so wie es dem Artaud, der Erfinder dieses Begriffs ist, vorgeschwebt hat. Grausames Theater. Und da sagt er, das einzige Theater, was er kennt, wo die Vorstellungen von Artaud, wie er meint, realisiert worden sind, waren die Aufführungen, die Brecht am Berliner Ensemble gemacht hat. Das war grausames Theater. In dem Sinne, dass es eingreift in die Existenz von Menschen. Das ist nicht einfach jetzt Schock als Gag, sondern dass die Leute sich da nicht entziehen können und dass sie dazu sich verhalten müssen, so oder so. In dem Sinne würde ich also jederzeit für grausames Theater sein, weil nur das ist Theater, wenn die Leute sich nicht entziehen können. Im Grunde ist doch den meisten Leuten nichts so langweilig als Dinge, die sie völlig verstehen. Dann können sie auch zu Hause bleiben, das können sie auch nachlesen. Ein Theaterabend ist ein großer Aufwand. Also man muss sich umziehen und was immer und dahin fahren und sich da hinsetzen und stillsitzen. Nur um etwas zu erfahren, was man schon weiß, ist doch langweilig. Und nur um etwas da zu erleben, was man völlig versteht in einer begrifflichen, auf einer begrifflichen Ebene, das ist auch langweilig. Weil was wir so völlig aus unserer Theaterästhetik oder Theorie ausklammern, ist so der vitale Aspekt von Theater. Also der Erlebnisaspekt. Das muss man deswegen nicht gleich Happening nennen, aber es muss was passieren und ja, nicht einfach nur was gesagt werden. Ja, und ich glaube, das ist doch der Grund, warum du in der jüngeren Generation der Theaterbesucher vor allem, glaube ich, deine Gefolgsleute hast. Ich muss hier auf einen Eindruck zu sprechen kommen, den ich bei der Aufführung der Schlacht in der Volksbühne hatte, wo gerade junge Menschen zutiefst betroffen waren von dieser ja sehr harten Szenenfolge. Während Menschen der älteren Generation, etwa auch meiner Generation, die den Faschismus noch erlebt haben, immer in der Gefahr waren, das Anliegen zu verkennen, das du hattest. Du wolltest ja nicht dokumentarisch den Faschismus in seiner Grausamkeit etwa bloßstellen, wie es zum Beispiel Brecht getan hat in Furcht und Elend des Dritten Reiches, sondern eigentlich mit deinen Figuren, die ja synthetisch gebaut sind, möchtest du ja den gewöhnlichen Faschismus, der auch heute überall noch anzutreffen ist, auch in einer solchen harten Szenenfolge entlarven. Das haben, glaube ich, die jungen Menschen besser begriffen als jene der älteren Generation. Ja, wenn wir nun dein gesamtes Schaffen überblicken, so fällt eigentlich eine gewisse Dreiteilung auf. Ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst. Da sind zunächst die frühen Stücke, die sich mit der problem- und konfliktreichen Übergangszeit unseres Sozialismus befassten. Da ist Lohndrücker, Korrektur, da ist der Bau nach Neutschens Roman. Dann folgt eine Phase, das ist die Zeit, wo du Adaptionen nach klassischen Mustern aufgreifst, wo du antike Adaptionen veröffentlichst und auf die Bühne bringst. Und eigentlich ist Gladkows Zement-Dramatisierung erst wieder ein Stück, in dem eine Geschichte erzählt wird, gewissermaßen im Rückgriff auf deine frühen, deine ersten dramatischen Versuche. Das ist, möchte ich meinen, vielleicht eine dritte Phase deiner Arbeiten für das Theater. Wie siehst du das? Ja, zunächst mal habe ich angefangen, also über DDR-Probleme zu schreiben, also Lohndrücker, Korrektur. Zwangsläufig, das gab Schwierigkeiten. Und dann gab es diese merkwürdige Diskussion über das didaktische Lehrtheater. Damit war eine ganze Entwicklung in der DDR-Dramatik abgebrochen und blockiert. Und das war, glaube ich, eine ganz falsche Diskussion, was immer die Motive waren da. Und dann war ich einfach gezwungen, irgendwas zu machen. Und da gab es dann Angebote von Theatern, Bearbeitungen zu machen, Adaptionen zu machen. Und so entstand diese Linie. Und wenn du einmal was gemacht hast, auf einem Gebiet, dann hast du ein Etikett. Und wenn dann irgendwer sowas Ähnliches vorhat, dann fragt er dich. Nun fällt es auf, dass ja nicht nur die erklärten Adaptionen einen ziemlich großen Raum in deinem Schaffen einnehmen, sondern daneben auch immer wieder literarische Anregungen, Vorbilder von dir aufgegriffen werden und Stücke daraus entstehen. Also ich denke daran, dass nach Neutschens Roman eben der schon erwähnte Bau geschrieben worden ist, dass eigentlich schon Lohndrücker ja eine Adaption, wenn man so will, ein Aufgreifen des Stoffes, wenn auch in völlig freier Gestaltung von Claudius, von Eduard Claudius ist. Und da schließlich Gladkows Zement ja auch die Ursache war für deine dramatische Arbeit, die im BE dann aufgeführt worden ist. Brauchst du eigentlich diese Anregung durch das literarische Vorbild? Ist es ein ähnlich freier Umgang, wie Brecht ihn ja auch gehabt hat, mit dem Stoff anderer? Na, erstmal ist das im Theater nie anders gewesen. Also das war in der Antike so. Es gibt keinen Stoff von Sophokles und keinen Stoff von Aeschylus oder Euripides. Es gibt keinen Stoff, den Shakespeare erfunden hat. Und auch eigentlich kaum einen, den Brecht erfunden hat. Und das hängt zunächst mal ganz einfach damit zusammen, dass Theater eben was viel Abstrakteres ist als Belletristik zum Beispiel. Das ist eine andere Abstraktionsstufe, eine höhere Abstraktionsstufe. Und da ist es einfach nützlich, wenn schon eine Verarbeitungsstufe da ist, die man dann wieder verarbeiten kann. Und die andere Seite ist, der Strindberg hat das mal ganz gut formuliert im Vorwort zu Fräulein Julie, also in seiner naturalistischen Phase, Theater verarbeitet die Gemeinplätze der Epoche. Das heißt, Theater ist eigentlich darauf angewiesen, dass bestimmte Dinge, bestimmte Voraussetzungen für einen Stückablauf, für einen Theaterabend bekannt sind. Weil es geht nicht um das Was, es geht vielmehr um das Wie. Und man erfährt viel mehr über eine Geschichte, wenn man einige Voraussetzungen schon mitbringt ins Theater. Kommen wir nun mal zurück zu unserer Theatersituation, für die du eingangs einige recht kritische Worte gefunden hast. Ich könnte mir denken, dass die relativ wenigen Inszenierungen, ich sage nicht Zahl der Aufführungen, die sind beträchtlich, aber Inszenierungen, die du in der DDR erlebst, vielleicht doch zu tun hat damit, dass du, wie du ja auch programmatisch erklärst, sperrige Stücke schreibst. Literatur, mit denen sich das Theater schwer tun soll. Und du hast ja mehr als einmal deine Abneigung gegen das sogenannte perfekte Stück artikuliert. Nun, wie arbeitet ein solcher Autor, der sperrige Stücke schreibt, mit dem Regisseur, mit den Schauspielern, mit dem Dramaturgen, sofern du ihn anerkennst, überhaupt in diesem Gespann zusammen? Ja, mit Dramaturgen, also ich weiß nach wie vor nicht, was die Funktion eines Dramaturgen ist in einem Theater. Das ist kein Vorwurf gegen die Dramaturgen. Die organisieren die Programmheft, fleißige Menschen, Drucklegung und so weiter. Ja, das ist alles in Ordnung. Aber ich meine, ich habe nie wirklich mit Dramaturgen gearbeitet, aber das ist jetzt eine Sonderfrage. Was die Regisseure angeht, mir sind eigentlich am liebsten Regisseure, denen ich ein Stück einfach gebe und dann gibt es ein paar Gespräche und dann weiß ich, dass die das auf ihre Weise sicher anders als ich es mir vorstelle, aber auf ihre Weise gut machen. Und zum Beispiel Kage und Lankow, da habe ich das Gefühl, ich kann mich darauf verlassen. Man kann über die Aufführung sicher streiten. Jetzt haben sie eine zweite Fassung gemacht, die, glaube ich, Vorteile hat gegenüber der ersten, weil sie weniger aufwendig ist. Und man kann da sehr viel dagegen sagen. Aber ich finde auf jeden Fall, es ist eine Aufführung, die in sich konsequent ist, wo die Regisseure eine Position haben zu der Sache. Und die Inszenierung der Bauern ist ein anderes Beispiel. Ich habe mich da sehr mit Marquardt gestritten in den letzten zwei Wochen und ich hatte in vielen anderen Vorstellungen, aber seine Intention hat er unter Berücksichtigung einiger Einwände von mir realisiert. Das ist in sich wieder konsequent und das ist eine gute Aufführung, glaube ich. Auch wenn ich mir eine ganz andere vorstellen könnte. Ja. Aber er hat auch diese Zeit, um die es da geht, anders erlebt als ich und er muss natürlich von seinem Erfahrungsbereich ausgehen. Wie war es bei Zement im Berliner Ensemble, wo du ja selbst als Dramaturg tätig warst und bist noch immer? Das Berliner Ensemble ist nun ein sehr spezifisches Theater. das hat Vorteile und Nachteile. Und die haben so eine schwere Traditionslast zu tragen. Und das hat auch jeder Schauspieler da auf dem Rücken. Und das war ungeheuer schwer für die Schauspieler, mit diesem Text umzugehen, weil sie natürlich geprägt sind durch Brecht-Aufführungen. Und zum großen Teil auch durch Brecht-Aufführungen, die viel zu lange gehalten worden sind. Also wenn ein Stück 400 Mal gespielt wird, inzwischen hat sich das Publikum verändert, die Schauspieler haben sich verändert, aber die Aufführung darf sich nicht ändern. Und das ist natürlich absurd. Und das zerstört auch Substanz bei den Schauspielern. Und das zerstört ihre Fähigkeit, frei umzugehen und eine neue Haltung zu finden zu neuem Material. Das war eine Schwierigkeit. Und das vorausgesetzt war das eine ungeheure Leistung dieser Aufführung. Aber eben noch mit den Narben und mit den Wundmalen dieser Traditionslasten. Nun ist ja deine Position vom Stückeschreiben nicht unwidersprochen geblieben. Es gibt ja da auch programmatische Erklärungen anderer Dramatiker der DDR, Thesen von der neuen Klassik, die im Begriff ist anzubrechen, für die Vorbedingungen geschaffen seien. Das will heißen, für eine Zeit, in der das Kunstwerk, das gelungene, das vollendete Kunstwerk, soziale Probleme, die in der Wirklichkeit, in der Realität noch nicht gelöst sind, ihre Lösung vorwegnehmen kann. Ich denke also an ein Postulat von Peter Hacks, das ich jetzt ein bisschen vereinfacht wiedergebe. Ich glaube, da befindest du dich doch in einer, aus all dem, was hier gesagt worden ist, extremen Gegenposition. Vielleicht können wir doch einmal zusammenfassen, was Theater in deinen Augen soll und kann. Ja, dazu fällt mir eigentlich wenig ein, aber zunächst mal soll es auf jeden Fall immer noch stören. Wichtig sind Aufführungen wie Wildente, Schlacht, glaube ich, sicher auch Bauern, ja, andererweise. Und Fräulein Julie war eine sehr wichtige Aufführung, glaube ich. Ich meine vor allem deswegen, weil im Allgemeinen wird bei uns noch so Theater gemacht und werden auch Stücke meistens so geschrieben, als ob wir ein Publikum vor uns hätten von nur Theaterbesuchern und nicht ein Publikum von Leuten, die vom Film und vom Fernsehen geprägt sind. Was zum Beispiel eine ganz anderes Tempo in der Verarbeitung von optischen Signalen mit sich bringt. Und unser Theater ist einfach noch zu langsam. Ich meine das jetzt vom Gesamtrhythmus her. Das ist langsam, wirkt dadurch langweilig, gerade für jugendliche Zuschauer. Man macht sich da sehr bequem, wenn man nicht die Schuld bei sich selber sucht. Und die Schuld liegt natürlich beim Theater. Ja, du hast irgendwann davon gesprochen, dass eine Geschichte zu erzählen auf dem Theater heute dir schon nicht mehr möglich erscheint. Du plädierst für das Fragment, das Fragmentarische, die szenische Collage und andere Formen, die in deinen Stücken sich finden. Ja, das kann man alles sehr leicht missverstehen, natürlich, ja, weil es auch alles überspitzt ist. Aber gut, einige Worte noch dazu zu sagen. Was mir so aufgefallen ist, zum Beispiel, ich habe in den USA wochenlang sehr viel Filme gesehen, also manchmal 5 Filme am Tag. Die meisten amerikanische Filme. Und da merkt man ziemlich deutlich, erstmal, es gibt 3 Kategorien von Filmen. Ne? Die A-Kategorie, das sind die Spitzenprodukte. Die werden so von berühmten Leuten gemacht. Und die sind gar nicht so interessant, also soziologisch, wie die Kategorie B-Filme. Weil das sind die Filme für den Markt, ne? Wo also weniger Individuelles drin ist, weniger Genie produziert wird. Und die werden nach Rezept gemacht. Und die sind eigentlich, die sagen viel mehr über die Massenbedürfnisse, also auch über die Situation der Massen da. Und die haben zum Beispiel so ein Testverfahren für B-Filme, die auch vom Fernsehen dann übernommen werden. Da wird ein Testpublikum zusammengestellt und die kriegen so Blutdruckmessgeräte und dann wird der Blutdruck gemessen und die Blutdruckschwankungen. Jetzt und danach, nach den Ergebnissen, wird geschnitten. Und die werden auch schon so geschnitten, dass die Reklamen an den richtigen Stellen sitzen. Das ist barbarisch. Ne? Aber andererseits ist das, was bei uns fehlt, ist, dass man zur Kenntnis nimmt, dass, was schon Hölderlin formuliert hat, ne? Dass handwerksmäßig, also dass so eine Sache gemacht wird und dass man auch haben muss wirklich eine Kenntnis von den Wirkungen und Wirkungsmöglichkeiten. Und wir wursteln so dahin, ne? Also jeder ein Original. Und es gibt viel zu wenig Wirkungsforschung, zum Beispiel im Theater. Ne? Und da ist auch gar nichts zu erfahren, wie etwas wirkt, auf wen. Ne? Hast du bei deinem Aufenthalt in den Staaten noch einige Eindrücke vom amerikanischen Theaterleben und auch von einigen progressiven Bewegungen, etwa das auf Broadway oder so, mitbekommen? Na, ich habe nicht sehr viel gesehen. Also in New York war gerade eine schlechte Saison, als wir da waren. Und New York ist eigentlich die einzige Theaterstadt. Ja. In Washington gibt es noch ein Theater. Das ist sogar ganz gut. Also die spielen so von Abusov bis Beckett und die Skala ist sehr breit. Die haben sogar eine Art Kooperationsbeziehung mit Moskauer Theater. Gastspielaustausch mit dem Sofomanik. Ah. Die haben da, sind da schon aufgetreten und umgekehrt. Dann habe ich Theater gesehen in Los Angeles. Das war so ein Shakespeare-Zeitgenosse, Webster, Duchess of Malfi. Das war akademisch und langweilig, also wirklich ganz tödlich langweilig. Aber in Kalifornien spielt Theater natürlich auch kaum eine Rolle, weil da der Film also alles schluckt. Und Konzerte sind da viel wichtiger, ne? Oder Balletten. Und dann gibt es sehr viel Theater an Universitäten und das ist eigentlich das Lebendigste. Jede Universität hat ein Theaterdepartment und da wird sehr viel Theater gemacht und von da kommen eigentlich die wichtigen Impulse. Ich meine, auch der Brecht ist ja zuerst an Universitätstheatern gespielt worden dort. Dann in New York, da habe ich gesehen die Drei-Groschen-Oper. Das war sehr brillant, also so expressionistisches Tanztheater. Sehr gut gemacht, aber sicher völlig schief. Wobei es ein Detail gab, was ich enorm fand, was sicher alle Brecht-Experten ärgern würde, aber dass die Jenny da ihr Lied eines Küchenmädchens und überhaupt, wenn sie den Mackies verrät, dann weint sie dabei. Also auch dieses Lied singt sie schluchzend eigentlich. Und trotzdem kann sie es noch singen. Also es war sehr gut gemacht. Aber das finde ich ganz gut. Das war ein Versuch, diese Geschichte für New York zu adaptieren. Weil da ist ein ganz, spielen diese Dinge, also so die Affinität zur Gewalt, also zur, oder gegen Gewalt. Das hat da einen ganz anderen Aspekt, einen sehr doppelbödigen. Und dann habe ich einige so Off-Broadway-Aufführungen gesehen, die waren fast alle ziemlich langweilig. Aber die wichtigsten Theater waren gerade in Europa auf Tournee und das ist sowieso so, die fangen da an, was zu machen und dann müssen sie nach Europa, müssen sie eine Tournee haben, damit sie wieder Geld kriegen. Die Produktionskosten wieder einkommen. Ja, und ernst genommen wird da nur, was in Paris oder London Erfolg gehabt hat oder in Europa und das kommt dann zurück und ist da ein Erfolg. Sonst ist das ziemlich schwierig, also ökonomisch vor allem. Sind denn konkrete Interessen an Aufführungen deiner Stücke oder eines deiner Stücke dort, ja, etwa bei den Studentenbühnen deutlich geworden? Da wird sicher einiges gemacht und Horatia wird wahrscheinlich gemacht nächstes Jahr in New York. Aber auch auf Broadway, also das heißt auch ohne Geld. Und die Schauspieler arbeiten auch ohne Geld und die müssen auch das Theater selbst aufbauen. Und naja, ich glaube, als eine wichtige Nebenfrucht deines Aufenthalts dort ist ja wohl, so ist mir bekannt geworden, der Plan entstanden, dort einen Band mit Stücken von DDR-Dramatikern herauszugeben, in dem selbstverständlich auch du vor allem vertreten sein wirst. Und das ist schon sehr schön, wenn uns die Gelegenheit gegeben ist, mit solchen Leseausgaben das Interesse an unserer Dramatik dort zu wecken. Hast du feststellen können, dass sich dort das Bild über unsere DDR, im Speziellen über die DDR-Literatur, die Dramatik erweitert hat, vertieft hat? Und welche Autoren sind es vor allem, die man aus unserer Literatur dort zur Kenntnis nimmt? Na, man darf sich da keine Illusionen machen. Natürlich ist DDR-Literatur nur bekannt unter Germanisten zunächst. Und das wird eine Weile dauern, bis das aus diesem Kreis herauskommt. Na, ich muss eine Geschichte erzählen dazu. Bitte. Ein Bauarbeiter in San Francisco, glaube ich, war das, der versuchte mir zu erklären die Situation des Durchschnittsamerikaners jetzt. Und der hatte eine ganz gute Formulierung dafür. Er sagte, man müsste sich das so vorstellen, das ist ein 12-Jähriger, der zum ersten Mal erfährt, dass seine Eltern Verbrecher sind. Das ist die Bewusstseinslage des Durchschnittsamerikaners jetzt nach Vietnam und nach Watergate. Die haben zum ersten Mal erstmal einen Krieg verloren, dann noch gegen diese kleinen Gelben. Das ist ein wirklicher Schock. Und sie haben zum ersten Mal erfahren, dass das kein gerechter Krieg war. Das bestreitet kaum noch jemand, glaube ich. Also wenn man von so ganz reaktionären Minderheiten absieht und bei den Jüngeren sowieso nicht. Ne? Und das ist schon eine Grundlage auch für ein wirkliches Interesse jetzt für Dinge, die von hier kommen. Und davon geht das aus, glaube ich. Ein anderer Punkt ist, dass sehr stark ist die Frauenbewegung in den USA. Und das ist zum Beispiel ein Hauptinteresse an der DDR-Literatur, dass es da sehr viele Dinge gibt, also von der Wolf, von der Morgner, von der Reimann, also über die Frauen- Entwicklung von Frauen hier. Das interessiert sehr. Heiner, von dir liegt inzwischen, das ist bekannt, ein erster Band der Stücke, eine erste dramatische Ernte gewissermaßen in Buchform vor. Das ist bisher noch wenigen Autoren unserer Republik widerfahren. Ich freue mich darüber, auch über den Erfolg dieses Stückebands im Henschel Verlag. Es ist aber, glaube ich, auch zugleich das Zeichen dafür, dass sich deine Arbeit für das Theater durchgesetzt hat. Ich möchte doch jetzt fragen, welche neuen Vorhaben du hast und was du in der nächsten Zeit zu publizieren oder auf das Theater zu bringen gedenkst. Ich habe jetzt gerade ein Stück geschrieben über Preußen, so merkwürdig das klingt. Und darüber will ich auch nicht mehr sagen. Also das wird dann zu lesen oder zu sehen sein. Und über Pläne rede ich grundsätzlich nicht. Und da berufe ich mich dann immer auf Goethe, weil der auch nie über Pläne sprach, weil er meinte, dass die Impulse beschädigt. Und es dauert dann länger, die Realisierung, wenn man vorher darüber redet.